Hegels Gottesbegriff als absolute Wahrheit. Und jetzt ereignet sich das Unerwartete. Das Bewusstsein verliert seine bisher so sicher geglaubten Welten, des Geistes und der Materie, als geschiedene Reiche und gewinnt zugleich ein neues Reich, in dem Geist und Materie wohl unterschieden, aber in eins sind. Gott kann nicht mehr als der Jenseitige gedacht werden, also vom Menschen auch nicht mehr ins Jenseits befördert werden. Gottes Tod und Aufklärung sind überwunden. Zitat: Die sinnliche Gewissheit erfährt also, dass ihr Wesen weder in dem Gegenstande noch in dem Ich und die Unmittelbarkeit weder eine Unmittelbarkeit des einen noch des anderen ist. Denn an beiden ist das, was ich meine, vielmehr ein Unwesentliches, und der Gegenstand und ich sind allgemeine, in welchen dasjenige jetzt und hier und ich, das ich meine, nicht bestehen bleibt oder ist. Wir kommen hierdurch dahin, das Ganze der sinnlichen Gewissheit selbst als ihr Wesen zu setzen, nicht mehr nur ein Moment derselben, wie in den beiden Fällen geschehen ist, worin zuerst der dem Ich entgegengesetzte Gegenstand, dann ich ihre Realität sein sollte. Es ist also nur die ganze sinnliche Gewissheit selbst, welche an ihr als Unmittelbarkeit festhält und hierdurch alle Entgegensetzung, die im Vorherigen stattfand, aus sich ausschließt. Zitat Ende. Das ist der Begriff Gottes in der Sprache der Phänomenologie Hegels. Wir haben jetzt überhaupt kein Problem mehr, Ich, Selbstbewusstsein, Begriff, Gott und das Absolute als ein und dasselbe zu erkennen. Denn was sollte Gott denn anderes sein als Selbstbewusstsein, als Ich, als der sich im Denken entfaltende Begriff? Und ist er nicht absolut, frei von aller Bestimmung, die er nicht selbst ist? Zitat: Diese reine Unmittelbarkeit geht also das Anderssein des Hier als Baums, welches in ein Hier, das nicht Baum ist, das Anderssein des Jetzt als Tages, das in ein Jetzt, das Nacht ist, übergeht, oder ein anderes Ich, dem etwas anderes Gegenstand ist, nichts mehr an. Ihre Wahrheit erhält sich als sich selbst gleichbleibende Beziehung, die zwischen dem Ich und dem Gegenstande keinen Unterschied der Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit macht und in die daher auch überhaupt kein Unterschied eindringen kann. Zitat Ende. Das Denken als solches sieht es ein, dass kein Unterschied der Wesentlichkeit und Unwesentlichkeit Gott und Mensch je wieder trennen könnte. Gott ist, so gewiss wie Mensch ist. Glaube ist hier gänzlich überflüssig. Die Wissenschaft hat sich Gottes als des absoluten Seins bemächtigt. Das und nichts anderes ist die Wahrheit, die in dem Satz Descartes »Ich denke, also bin ich« ausgesprochen ist, der aber noch nicht einsichtig gemacht hat, dass das sprechende Ich in diesem Satz Gott selbst ist. Weiter in der Phänomenologie Hegels. Zitat: Ich, dieser, behaupte also das Hier als Baum und wende mich nicht um, so dass mir das Hier zu einem Nichtbaum würde. Ich nehme auch keine Notiz davon, dass ein anderer Ich das Hier als Nichtbaum sieht oder dass ich selbst ein anderes Mal das Hier als Nichtbaum, das Jetzt als Nichttag nehme, sondern ich bin reines Anschauen. Ich für mich bleibe dabei, das Jetzt ist Tag oder auch dabei, das Hier ist Baum. Vergleiche auch nicht das Hier und Jetzt selbst miteinander, sondern ich halte an meiner unmittelbaren Beziehung fest, das Jetzt ist Tag. Da hiermit diese Gewissheit nicht mehr herzutreten will, wenn wir sie auf ein Jetzt, das Nacht ist, oder auf einen Ich, dem es Nacht ist, aufmerksam machen, so treten wir zu ihr hinzu und lassen uns das Jetzt zeigen, das behauptet wird. Zeigen müssen wir es uns lassen, denn die Wahrheit dieser unmittelbaren Beziehung ist die Wahrheit dieses Ich, der sich auf ein Jetzt oder ein Hier einschränkt. Würden wir nachher diese Wahrheit vornehmen oder entfernt davon stehen, so hätte sie gar keine Bedeutung. Denn wir hüben die Unmittelbarkeit auf, die ihr wesentlich ist. Wir müssen daher in denselben Punkt der Zeit oder des Raumes eintreten, sie uns zeigen, das heißt, uns zu demselben diesen Ich, welches das Gewisswissende ist, machen lassen. Sehen wir also, wie das Unmittelbare beschaffen ist, das uns aufgezeigt wird. Es wird das Jetzt gezeigt, dieses Jetzt, jetzt. Es hat schon aufgehört zu sein, indem es gezeigt wird. Das Jetzt, das ist, ist ein anderes als das Gezeigte, und wir sehen, dass das Jetzt eben dieses ist, in dem es ist, schon nicht mehr zu sein. Das Jetzt, wie es uns gezeigt wird, ist ein Gewesenes, und dies ist seine Wahrheit. Es hat nicht die Wahrheit des Seins. Es ist also doch dies wahr, dass es gewesen ist. Aber was gewesen ist, ist in der Tat kein Wesen. Es ist nicht, und um das Sein war es zu tun. Wir sehen also in diesem Aufzeigen nur eine Bewegung und folgenden Verlauf derselben. Erstens, ich zeige das Jetzt auf. Es ist als das Wahre behauptet. Ich zeige es aber als Gewesenes oder als ein Aufgehobenes, hebe die erste Wahrheit auf. Und zweitens, jetzt behaupte ich als die zweite Wahrheit, dass es gewesen, aufgehoben ist. Drittens, aber das Gewesene ist nicht. Ich hebe das Gewesen oder Aufgehobensein, die zweite Wahrheit, auf, negiere damit die Negation des Jetzt und kehre so zur ersten Behauptung zurück, das Jetzt ist. Das Jetzt und das Aufzeigen des Jetzt ist also so beschaffen, dass weder das Jetzt noch das Aufzeigen des Jetzt ein unmittelbares Einfaches ist, sondern eine Bewegung, welche verschiedene Momente an ihr hat. Es wird dieses gesetzt, es wird aber vielmehr ein anderes gesetzt, oder das Diese wird aufgehoben, und dieses Anderssein oder Aufheben des Ersten wird selbst wieder aufgehoben und so zu dem Ersten zurückgekehrt. Aber dieses in sich reflektierte Erste ist nicht ganz genau dasselbe, was es zuerst, nämlich ein Unmittelbares, war, sondern es ist eben ein in sich reflektiertes oder Einfaches, welches im Anderssein bleibt, was es ist. Ein Jetzt, welches absolut viele Jetzt ist. Und dies ist das wahrhafte Jetzt, das Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat, Stunden. Ein solches Jetzt, eine Stunde, ist ebenso viele Minuten und diese Jetzt gleichfalls viele Jetzt und so fort. Das Aufzeigen ist also selbst die Bewegung, welche es ausspricht, was das Jetzt in Wahrheit ist, nämlich ein Resultat oder eine Vielheit von Jetzt zusammengefasst, und das Aufzeigen ist das Erfahren, das Jetzt Allgemeines ist. Das Aufgezeigte hier, das ich festhalte, ist ebenso ein dieses Hier, das in der Tat nicht dieses Hier, sondern ein Vorn und Hinten, ein Oben und Unten, ein Rechts und Links ist. Das Oben ist selbst ebenso dieses vielfache Anderssein in Oben, Unten und so fort. Das Hier, welches aufgezeigt werden sollte, verschwindet in anderen Hier, aber diese verschwinden ebenso. Das Aufgezeigte, Festgehaltene und Bleibende ist ein negatives Dieses, das nur so ist, indem die hier, wie sie sollen, genommen werden, aber darin sich aufheben. Es ist eine einfache Komplexion vieler hier. Das hier, das gemeint wird, wäre der Punkt. Er ist aber nicht, sondern indem er als seiend aufgezeigt wird, zeigt sich das Aufzeigen nicht unmittelbares Wissen, sondern eine Bewegung von dem Gemeinten hier aus durch viele hier in das Allgemeine hier zu sein, welches, wie der Tag eine einfache Vielheit der Jetzt, so eine einfache Vielheit der hier ist. Zitat Ende. Hier und Jetzt, die Substanz der sinnlichen Gewissheit, sind allgemeine Gedanken, logische Bestimmungen. Die logische Bestimmung Jetzt ist, wie die Wahrheit überhaupt, nur eine. Nicht viele Jetzt jetzt, jetzt. Dieser Gedanke macht uns sogar keine Schwierigkeiten, wenn er uns in der Verkleidung der Boolschen Algebra, genauer in der Mengenlehre, begegnet. Dort haben wir gelernt, a und a ergibt nicht 2a, sondern immer nur a. Als allgemeine, in Klammern logische Gedanken, gehören sie dem Geist als solchem an. Sie sind dessen Momente. Dadurch ist der Geist selbst eine einfache Komplexion vieler Geister. Gott der Eine ist Vielheit seiner selbst. Um das der Anschauung näher zu bringen, zitiert Hegel an vielen Stellen seines Werkes aus Schillers Ode »Die Freundschaft« die Zeilen, Zitat, »Freundlos war der große Weltenmeister, fühlte Mangel, darum schuf er Geister«, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit. Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches. Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches schäumt ihm die Unendlichkeit. Zitat Ende. Mit diesen Zeilen beschließt Hegel auch die Phänomenologie. In der Religionsphilosophie bezieht Hegel den hier gezeigten Begriff der Komplexion ausdrücklich auf Gott. Dort heißt es, Zitat, der Geist existiert nicht als ein Abstraktum, sondern als die vielen Geister, unendlich mannigfaltige, die entgegengesetztesten und verworfensten. Schon um das Faktum auch als Faktum des Geistes, nicht der ephemeren, zufälligen Geister, richtig zu fassen, ist erforderlich, es in seiner Notwendigkeit zu erfassen. Nur sie birgt für die Richtigkeit auf diesem Boden der Zufälligkeit und der Willkür. Zitat Ende. Die hier erwähnte Notwendigkeit der Vielheit des einen lässt sich an mannigfaltigen Beispielen zeigen. Zitieren wir zu diesem Zweck wieder den Kapitalisten herbei. Dieser ist auch ein allgemeines in dem hier entwickelten Sinne. Als ein beispielhaftes Exemplar haben wir den Fahrradfabrikanten genannt. Wir würden aber mit dem Kapitalisten sofort Schiffbruch erleiden, wenn nur Fahrradfabrikanten oder auch nur ein einziger Fahrradfabrikant wäre. Wer lieferte die Reifen, die Speichen, die Sättel und so weiter? Und wer würde die Produkte, die Fahrräder, kaufen? Ja, zum Kapitalwesen als solchem gehört auch der Verbraucher als Käufer. Bei genauerem Hinsehen auch der Arbeiter als Träger der Arbeitskraft, die sich in Fahrräder verwandelt. Das meint Hegel mit dem Satz, Zitat, ist erforderlich, es in seiner Notwendigkeit zu erfassen. Nur sie birgt für die Richtigkeit auf diesem Boden der Zufälligkeit und der Willkür. Zitat Ende. Wir sehen, obwohl der Kapitalist, Marx spricht im dritten Band des Kapitals vom Gesamtkapitalisten, nur einer ist, ist dieser nur, wenn viele Kapitalisten und ihr Zubehör sind. Und jeder von den vielen einen bestimmten Aspekt des einen Kapitalisten verkörpert. Anders funktioniert das Wesen Kapitalist nicht. Dieses Verhältnis ist Notwendigkeit des Begriffs Kapitalist. Und so ist es mit dem Geist überhaupt, also Gott. Zurück zur Phänomenologie Hegels. Zitat: Es erhält, dass die Dialektik der sinnlichen Gewissheit nichts anderes als die einfache Geschichte ihrer Bewegung oder ihre Erfahrung und die sinnliche Gewissheit selbst nichts anderes als nur diese Geschichte ist. Das natürliche Bewusstsein geht deswegen auch zu diesem Resultate, was an ihr das Wahre ist, immer selbst fort und macht die Erfahrung darüber, aber vergisst es nur ebenso immer wieder und fängt die Bewegung von vorne an. Es ist daher zu verwundern, wenn gegen diese Erfahrung als allgemeine Erfahrung, auch als philosophische Behauptung und gar als Resultat des Skeptizismus aufgestellt wird, die Realität oder das Sein von äußeren Dingen als diesen oder sinnlichen habe absolute Wahrheit für das Bewusstsein. Eine solche Behauptung weiß zugleich nicht, was sie spricht, weiß nicht, dass sie das Gegenteil von dem sagt, was sie sagen will. Die Wahrheit des sinnlichen Diesen für das Bewusstsein soll allgemeine Erfahrung sein. Vielmehr ist das Gegenteil allgemeine Erfahrung. Jedes Bewusstsein hebt eine solche Wahrheit, wie zum Beispiel das Hier ist ein Baum oder das Jetzt ist Mittag, selbst wieder auf und spricht das Gegenteil aus. Das Hier ist nicht ein Baum, sondern ein Haus. Und was in dieser, die erste aufhebenden Behauptung, wieder eine ebensolche Behauptung eines sinnlichen Diesen ist, hebt es sofort ebenso auf und wird in aller sinnlichen Gewissheit in Wahrheit nur dies erfahren, was wir gesehen haben, dass dieses nämlich als ein allgemeines, das Gegenteil dessen, was jene Behauptung allgemeine Erfahrung zu sein versichert. Bei dieser Berufung auf die allgemeine Erfahrung kann es erlaubt sein, die Rücksicht auf das Praktische zu antizipieren. In dieser Rücksicht kann denjenigen, welche jene Wahrheit und Gewissheit der Realität der sinnlichen Gegenstände behaupten, gesagt werden, dass sie in die unterste Schule der Weisheit, nämlich in die alten eleusinischen Mysterien der Ceres und des Bacchus zurückzuweisen sind und das Geheimnis des Essens des Brotes und des Trinkens des Weines erst zu lernen haben. Denn der in diese Geheimnisse Eingeweihte gelangt nicht nur zum Zweifel an dem Sein der sinnlichen Dinge, sondern zur Verzweiflung an ihm und vollbringt in ihnen teils selbst ihre Nichtigkeit, teils sieht er sie vollbringen. Auch die Tiere sind nicht von dieser Weisheit ausgeschlossen, sondern erweisen sich vielmehr, am tiefsten in sie eingeweiht zu sein. Denn sie bleiben nicht vor den sinnlichen Dingen als an sich Seienden stehen, sondern verzweifelnd an dieser Realität und in der völligen Gewissheit ihrer Nichtigkeit langen sie ohne weiteres zu und zehren sie auf. Und die ganze Natur feiert wie sie diese offenbaren Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge ist. Die, welche solche Behauptung aufstellen, sagen aber, gemäß vorhergehenden Bemerkungen, auch selbst unmittelbar das Gegenteil dessen, was sie meinen. Eine Erscheinung, die vielleicht am fähigsten ist, zum Nachdenken über die Natur der sinnlichen Gewissheit zu bringen. Sie sprechen von dem Dasein äußerer Gegenstände, welche, noch genauer, als wirkliche, absolut einzelne, ganz persönliche, individuelle Dinge, deren jedes seines absolut Gleichen nicht mehr hat, bestimmt werden können. Dies Dasein habe absolute Gewissheit und Wahrheit. Sie meinen dieses Stück Papier, worauf ich dies schreibe oder vielmehr geschrieben habe, aber was Sie meinen, sagen Sie nicht. Wenn Sie wirklich dieses Stück Papier, das Sie meinen, sagen wollten, und Sie wollten sagen, so ist dies unmöglich, weil das Sinnliche diese, das gemeint wird, der Sprache, die dem Bewusstsein, dem an sich Allgemeinen angehört, unerreichbar ist. Unter dem wirklichen Versuche, es zu sagen, würde es daher vermodern. Die seine Beschreibung angefangen, könnten Sie nicht vollenden, sondern müssten Sie anderen überlassen, welche von einem Dinge zu sprechen, das nicht ist, zuletzt selbst eingestehen würden. Sie meinen also wohl dieses Stück Papier, das hier ein ganz anderes als das obige ist, aber Sie sprechen wirkliche Dinge, äußere oder sinnliche Gegenstände, absolut einzelne Wesen und so fort, das heißt, Sie sagen von ihnen nur das Allgemeine, daher, was das Unaussprechliche genannt wird, nichts anderes ist als das Unwahre, Unvernünftige, bloß Gemeinte. Wird von etwas weiter nichts gesagt, als dass es ein wirkliches Ding, ein äußerer Gegenstand ist, so ist es nur als das Allerallgemeinste und damit vielmehr seine Gleichheit mit allem als die Unterschiedenheit ausgesprochen. Sage ich, ein einzelnes Ding, so sage ich es vielmehr ebenso als ganz Allgemeines, denn alle sind ein einzelnes Ding, und gleichfalls dieses Ding ist alles, was man will. Genauer bezeichnet als dieses Stück Papier, so ist alles und jedes Papier ein dieses Stück Papier. Und ich habe nur immer das Allgemeine gesagt. Will ich aber dem sprechen, welches die göttliche Natur hat, die Meinung unmittelbar zu verkehren, zu etwas anderem zu machen und so sie gar nicht zum Worte kommen zu lassen, dadurch nachhelfen, dass ich dieses Stück Papier aufzeige, so mache ich die Erfahrung, was die Wahrheit der sinnlichen Gewissheit in der Tat ist. Ich zeige es auf als ein Hier, das ein Hier anderer Hier oder an ihm selbst ein einfaches Zusammen vieler Hier, das heißt ein allgemeines ist. Ich nehme so es auf, wie es in Wahrheit ist, und statt ein unmittelbares zu wissen, nehme ich wahr. Zitat Ende. Die hier gezeigte Dialektik, Bewegung, der sinnlichen Gewissheit ist das Maß für den Abstand des jüdischen Denkens vom deutschen Denken. Gemeinsam ist beiden, dass das Sinnliche, die Materie, seines Anspruchs, die alleinige Wahrheit zu sein, verlustig ist. Gott, der Geist, ist das Unschaubare. Man macht sich gar nicht mehr klar, was das heißt. Das heißt nicht nur, dass hinter den Dingen noch etwas anderes als diese selbst ist, sondern dass dieses im Hintergrund Seiende absolute Geltung als Wahrheit und Macht des Schicksals hat. Damit ist der Weg frei, dass der Mensch sich selbst als Geist erfasst, der als Ebenbild des Hintergründigen mit diesem geistig verkehrt. Im Judaismus ist die sinnliche Welt diskriminiert. Ohne Eigenwert aber wird sie als nur nützlich wahrgenommen und der Verwertung für Zwecke anderer ausgeliefert. Das ist die Wurzel der ökologischen Krise, weil wir in jüdischer Prägung nicht wissen, was es heißt, im Einklang mit der Natur zu leben. Welcher Gedanke begründet diese Einsicht? Der sich als Geist erfassende Mensch identifiziert sich mit seinem höheren Wesen. Ist dieses eifersüchtig gegen die sinnliche Welt, weil es diese noch nicht als seine eigene Erscheinung erkannt hat, dann sind die Menschen, die zu diesem eifersüchtigen Gott beten, mit Eifer feindlich gegen das Objekt der göttlichen Eifersucht, denn sie haben keinen heiligenderen Wunsch, als ihrem Gott gefällig zu sein. Dass die Judenheit, laut Martin Buber, das Nein zum Leben der Völker ist, macht den hassenden Juden an sich zu einem Gerechten. Er ist es dann wahrhaft, wenn der Wille Jahwes die Macht seines Lebens ist. Dieser zielt auf die Vernichtung aller Völker und Nationen. Zitat: Herbei, ihr Nationen, hört zu, ihr Völker, gebt Acht. Es höre die Erde und was sie füllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprießt. Denn wider alle Nationen ist der Herr ergrimmt, er grollt gegen all ihre Heere. Gebannt hat er sie, überliefert der Schlachtung. Ihre Erschlagenen wirft man hin, ihrer Leichengestank steigt empor, Berge zerfließen von ihrem Blut. Alle Hügel vergehen, der Himmel rollt sich zusammen wie eine Buchrolle. Zitat Ende aus Jesaja 34, 1-4. Letztlich zielt Jahwe auch gegen sein Eigentumsvolk, denn als Schmarotzer, krebsgeschwulst, stirbt dieses mit dem letzten seiner Opfer. Nicht nur gegen die Menschen richtet sich dieser Vernichtungswille, sondern auch gegen die Natur. Welch eine Verkennung der Judenheit liegt in dem Gedanken, diese könne sich verletzt fühlen, wenn man sie in dieser Weise kenntlich macht. Man bescheinigt den Juden damit doch nur, dass sie einen gottgefälligen Lebenswandel führen. Man kann deshalb auch Lloyd Blankfein, dem Chef des Bankhauses Goldman Sachs, nicht Schamlosigkeit vorwerfen, weil er angesichts der Lehman-Pleite den galaktischen Betrug der jüdischen Bankiersbande, an dem das von ihm geführte Institut maßgeblich beteiligt ist, mit der Erklärung rechtfertigte, Zitat: Ich bin nur ein Banker, der Gottes Werk verrichtet. Zitat Ende. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2009, Seite 11. Wenn die Judenheit überhaupt etwas aufregt, dann ist es die Tatsache, dass man ihren Machenschaften auf die Schliche kommt. Na und? Es ist nicht leicht, sie bis in die tiefen Schichten ihrer Existenz zu enttarnen. Denkt man sich in einem Gedankenexperiment alle Menschen jüdischer Rasse bzw. jüdischen Glaubens, wie immer man Juden als solche definieren mag, als vom Erdboden vertilgt So wären wir damit das Judentum, das heißt den jüdischen Geist, noch lange nicht los. Und es ist ausschließlich dieser Geist, der als Judentum die Welt beherrscht. Dieser Geist treibt sein Wesen in uns selbst, auch im deutschesten aller Deutschen. In Klammern, das lässt sich auch im Denken Adolf Hitlers nachweisen. Es sind unsere Denkgewohnheiten, in denen der jüdische Geist haust und darin jeden äußerlichen Angriff überlebt. Erst wenn wir ihn aus dieser Heimstatt, das heißt im Denken, durch Denken vertreiben, ist die Macht des Judentums und damit die weltliche Herrschaft des Mammons gebrochen. Auf die jüdischen Denkgewohnheiten, die über die Philosophen des alten Griechenlands zu universellen Denkgewohnheiten geworden sind, gilt es zu achten, denn diese sind die geistige Vorlage, vermittels derer sich die Verjudung der Welt vollzieht. Bei erstem Hinsehen erscheint diese Aussage als verrückt. Dieser Eindruck aber lässt sich vielleicht am schnellsten mit zwei Betrachtungen des hellsichtigen Friedrich Nietzsche neutralisieren. Die eine bezieht sich auf den deutschen Volksgeist als Hegelianer. Die andere auf die Rolle der Judenheit bei der Durchsetzung von Denkgewohnheiten in Europa, ohne sich allerdings der Tragweite seiner durchaus zutreffenden Beobachtung bewusst zu sein. Zitat: Europa ist gerade im Hinblick auf Logisierung, auf reinlichere Kopfgewohnheiten, den Juden nicht wenig Dank schuldig, voran die Deutschen, als eine beklagenswert deräsonable Rasse, der man auch heute noch zuerst den Kopf zu waschen hat. Überall, wo Juden zu Einfluss gekommen sind, haben sie feiner zu scheiden, schärfer zu folgern, heller und sauberer zu schreiben gelehrt. Ihre Aufgabe war es immer, ein Volk zur Raison zu bringen. Zitat Ende. Aus Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, kritische Studienausgabe, Band 3, Seite 584. Ja, die Juden haben uns gründlich mit ihrem Geist durchtränkt. Kann man ihnen daraus einen Vorwurf machen, sie darum ausrotten wollen? Es ist der jüdische Geist, der uns als Volk stranguliert. Das jüdische Genom hat daran keinen Anteil. Diese Einsicht hat Adolf Hitler viel zu spät gewonnen und erst wenige Tage vor seinem Tode im April in den Gesprächen mit Martin Bormann ausgesprochen. Lange bevor sie die Geldwäsche zur Spurenverwischung erfanden, haben die Juden zu eben diesem Zweck vielleicht sogar bewusst Gedankenwäsche praktiziert. Und sie waren sich der Waffenwirkung dieses Unternehmens durchaus bewusst. Auch diesbezüglich sind die Beobachtungen Nietzsches für uns von unschätzbarem Wert. Bei ihm lesen wir, Zitat: Ein Jude ist gemäß dem Geschäftskreis und der Vergangenheit seines Volkes gerade daran, dass man ihm glaubt, am wenigsten gewöhnt. Man sehe sich darauf die jüdischen Gelehrten an. Sie halten große Stücke auf die Logik, das heißt auf das Erzwingen der Zustimmung durch Gründe. Sie wissen, dass sie mit ihr siegen müssen, selbst wo Rassen- und Klassenwiderwille gegen sie vorhanden ist, wo man ihnen ungern glaubt. Nichts nämlich ist demokratischer als die Logik. Sie kennt kein Ansehen der Person und nimmt auch die krummen Nasen für gerade. Zitat Ende. Am angegebenen Ort, Seite 584. Die rabbinische Geschicklichkeit besteht darin, für den Diskussionspartner unbemerkt vorauszusetzen, was als Ergebnis des Arguments erscheinen soll. Es ist der Verstand, der dieses ermöglicht, indem er Untrennbares trennt, Mensch und Gott zum Beispiel, was in Ermangelung der Bekanntschaft mit der Vernunft als wahr hingenommen wird. Aus dem bisherigen geht hervor, dass die Unterdrückung der Vernunft durch den Verstand, die Tabuisierung der Suche nach der Wahrheit, die Substanz des Judengeistes ist. Das aber darf nicht ruchbar werden, weil sonst das Tabu nicht wirkt. Die jüdische Art zu denken, die Verstandeslogik, bedurfte des Tarnanstrichs, die einzig denkbare universelle Logik zu sein. Diesen Tarnanstrich holte sich die Judenheit im antiken Griechenland. Dies war zu damaliger Zeit der intellektuelle Nabel der Welt. Die theoretischen Produktionen der griechischen Stämme genossen höchste Autorität. Diesen Umstand machte sich das Judentum, eher unbewusst, zunutze. Seinem Wesen entsprechend, überall dort wirksam zu werden, wo es etwas zu holen gibt, hatte es den durch Handwerk, Handel und Wandel im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt blühenden Mittelmeerraum und dessen Zentrum Griechenland mit seinem Genie und seiner Geschäftigkeit durchdrungen und dort das Geldwesen auch als Herrschaftsinstrument entwickelt sowie die geistigen Wirkungsstätten unter seinen Einfluss gebracht. Nach dem Erfahrungssatz handelnd, dass man fast alle Menschen dazu bringen kann, fast alles zu glauben, wenn es gelingt, ihnen zu suggerieren, dass fast alle anderen es glauben, vermochten sie, ihre Verstandeslogik auf den Thron zu setzen und die ersten Keime des dem Verstand überlegenen Vernunftdenkens, die sich insbesondere bei Heraklit, aber auch bei Sokrates, Platon und Aristoteles zeigten, zu einem Schattendasein zu verdammen. Insbesondere die Forschungen des Aristoteles zur Systematisierung des den Menschen scheinbar angeborenen Denkens, das sich im Umgang mit endlichen Dingen zeigt und mit dem jüdischen Verstandesdenken übereinstimmt, wurden in der Folgezeit kanonisiert und als die einzige und wahrhafte Form des Denkens schlechthin gelehrt. Dass damit das Abendland schon von Anbeginn mit dem jüdischen Atheismus infiziert worden ist, dem schlussendlich die Christenheit, voran die katholische Kirche, erlegen ist und die Synagoge des Satans im Tabernakel der Kirche erbaut wurde, ist bis auf den heutigen Tag auch den Christen, die sich vehement gegen die Heimholung des Christentums in das Judentum sträuben, verschlossen geblieben. Sie übertragen, ohne nachzudenken, ihre Aversion gegen das Verstandesdenken auf das Denken überhaupt und somit auf die von Hegel entdeckte Vernunft. Sie wissen nicht, dass der Trieb Gottes die Vernunft, das System der Denkbestimmungen des Begriffs, hervortreibt als die Form, in der Gott bei sich, also frei für sich ist. Damit ist die Frage, welche Waffen dem deutschen Volk den Sieg über Jahwe, seinen Erzfeind, geben, eigentlich schon beantwortet. Die Bewusstmachung des Begriffs im reinen, das heißt voraussetzungslosen Denken, raubt dem Judentum alle Kraft zur Selbstbehauptung. Die Schrift wird erfüllt sein. Zitat: Siehe, ich bringe sie herbei aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen, es aber nicht sind, sondern Lügner sind sie. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und dir huldigend zu Füßen fallen und erkennen, dass ich dich liebgewonnen habe. Zitat Ende. Offenbarung 3,9.